1. Glücklichis Dermensch, dessen Verge hen Verge ben und dessen Sundi bedeckt ist, den a Erfahrt befreien von seiner Schuld. 2. Ibenso glücklichis Dergenage, dem der Herr Kane should anregnet und dessen Geist frei von Forschheit ist. 3. Solange ich mein should verschweig, wird certain sich mein Crafter, begleitet von meinem Standigen Stonen. 4. Den Tag und Nacht lustig den Handschuhe auf mir, wo dech mein Lebenskraft y dirch sommerlich hitze dehinschwund. 5. Schließlich bekannte ich dir mein Sundi und verbarge mein should nicht, ich sagt, ich will dem Herrn mein Übertretungen bekennen, woraufhin du mir die last meine Sundenschuld erließest. 6. Die Schaub soll jeder Glaubig zu dir bieten, solange du dich fin den last, den selbst wenn gross wasamassen hier in Brechen, wer den sie in nichte reischen konnen. 7. Du bist mein Schutz und wirst mich vor not bewehren, mit Jubel über die Rettung wirst du mich umgeben. 8. Ich wer dich belehren und dir den richtigen Weg zeigen, den du gehen sollst, ich wer dich bereiten und debi stets ein wachsames Orge auf dich haben. 9. Seid nicht wie Förder oder Multier, die keinen Verstand besitzen, sie müssen mit Sonsjugend hafter, ihrem Geschirr, gebandigt werden, sie sich sonst nicht nahen werden. 10. Der Gottlos Word will leiden erfahren, wer jedoch auf den Herrn vertraut, den Word mit seiner Nade umgeben. 11. Freut euch über den Herrn und jubelt, glorbigen und frohlockt all, die ein auf richtiges Haus hat.